So, ich werde sofort Herrn Tierlieb aufsuchen, um ihm die Details der Zooschließung mitzuteilen. Herr Bürgermeister, ich bringe Sie noch selbst zu Ihrem Wagen. Kommen Sie hier entlang. Ja, aber danke sehr. Vielen Dank. Das ist doch... Eine Verschwörung, Herr Blümchen. Das wird die Bürger von Neustadt interessieren. Wir müssen alle aus dem Zoo? Damit Baron von Zwiebelschreck seine Ruhe hat und der Bürgermeister sein neues Rathaus erhält. Die armen Kinder. Was sollen die denn am Wochenende machen, wenn es keinen Zoo mehr gibt? Herr Blümchen, das ist wirklich ein dickes Ding.